18. Herzschmerzen 1. Es ist kurz vor Mitternacht. Carsten Zara hat den letzten Flug von Berlin nach München genommen und dann ein Taxi nach Hause. Unterwegs hat er seinen Freund Andreas Gastel angerufen. Riebecks Leiche soll nicht noch länger in der Badewanne liegen. Carsten Zara musste versprechen, dass er morgen ins Polizeipräsidium kommt und seine Aussage macht. Nun steigt er müde die Treppen hoch zu seiner Wohnung. Er ist traurig und enttäuscht über den Fall, der so schrecklich zu Ende gegangen ist. Sein Auftraggeber ist tot. Er selbst hatte viel Arbeit, große Kosten und keinen Erfolg. Er hat eine Weinflasche auf den Kopf gekriegt und fast ein Auge verloren. Seine Kleidung ist noch immer feucht, und er hat das Gefühl, dass er einen Schnupfen bekommt. Aber das alles zusammen ist nicht halb so schlimm wie die Enttäuschung mit Christine. Das tut wirklich weh. Einen kleinen Moment lang hat er geglaubt, sie könnte die Frau seines Lebens sein. Naja. No woman, no cry. In der Wohnung zieht er schnell seine Sachen aus. Er möchte jetzt nur noch unter die heiße Dusche und dann ab ins Bett. Mitten auf dem Wohnzimmertisch liegt ein großer, dicker Umschlag. Der war doch heute früh noch nicht da, oder? Was steht denn da drauf? Die Wahrheit für C.T. Die Handschrift kennt er doch. Der Umschlag enthält 8 dicke Päckchen, 500-Euro-Scheine und einen Brief. Hallo Carsten, gib dem alten Mann das Geld zurück. Die Schirrmacher hat mich belogen und benutzt. Sie hat mir gesagt, dass Riebeck ein Stalker ist, dass er sie nicht in Ruhe lässt und jetzt sogar mit einem Detektiv nach ihr sucht. Ich habe ihr geglaubt. Frauensolidarität, verstehst du? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Sei nicht böse. Christine. PS. Ach ja, deine Schule, deine Klasse und die Namen deiner Mitschüler habe ich im Internet gefunden. Bei Stay Friends. PPS. Noch was. Sperr deine Wohnungstür besser ab. Da kommt ja jedes Kind rein. Du musst ja gerade reden, denkt Carsten Zara. Als er ein paar Minuten später aus der Dusche kommt, ist der Schnupfen weg. Ist das Kopfweh weg, sind alle Probleme weg. Naja, nicht alle. Er muss morgen noch zur Polizei. Er muss sich bei Susanne Klaffenböck melden. Und bei Kirsten Leineweber. Und? Er schaltet das Handy ein und sucht das Foto von Christine. Lange sieht er es an. Dann macht er das Handy wieder aus. Morgen, denkt er, als er ins Schlafzimmer geht. Morgen wird ein schöner Tag.